ist doch menschlich sehr, läuft mal was schief, es versucht dich nur noch mehr, wenn ihr Parfum du riecht, Grenzen zu verlassen, die die Ehe dir setzt, süße Täuschung verfassen, die mit schlechtem verlässt. Kaltes Herz, hart geworden durch dich, so manches scheint besser, Liebes, durchsteht man es schlicht. Es ist nicht Aufopferung, das ist nur ein Wort, ist zwei Herzen Liebe. Getrennt ihre Welt. Es ist nicht auf Opferung, nicht auf Opferung, nein, auf Opferung ist es nicht. Verständnis beidseitig nach dieser Tat. Zartgefühl wird Gefängnis in dem letzten Nacht. Verlieren die Richtung, nichts blieb unversucht. Keine Tränen zu verdammen. Dabei brennt Eifersucht. Kaltes Herz, hart geworden durch dich, so manches scheint besser, Liebes, durchsteht man es schlicht. Es ist nicht Aufopferung, das ist nur ein Wort, ist zwei Herzen lieben, doch getrennt ihre Welt. Es ist nicht auf Opferung, nicht auf Opferung, nein, auf Opferung ist es nicht. Altes Herz, hart geworden durch dich, so manches scheint besser, Liebes, durchsteht man es schlicht. Es ist nicht auf Opferung, das ist nur ein Wort, ist zwei Herzen Liebe, doch getrennt ihre Welt. Es ist nicht auf Opferung, nicht auf Opferung, nein, auf Opferung ist es nicht. Auf Opferung ist es nicht. Auf Opferung ist es nicht. Auf Opferung ist es nicht.